mit Weitblick wegbeamen. Unnötig in Wärme lüfteln und in wilden Wolkenwelten voller Cumulus. Wann immer Wellen schlagen, liebend auf Schaumkronen tanzen, auf Himmelspferden galoppieren, im eigenen Kämmerchen. Wohlwollend, auch zum Selbst. Das geistige Lotterbett nicht besudeln oder Maßstab sein lassen für blaue Stunden. Wer weiß wo?